meinem Wald. Alle Rechte sind bezahlt und es endet auch normal. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land. Meine Seele ist zu rein. Die Hose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft. Denn der Wind ist so heiß wie nie. Daher ist Rock, Punk, Heavy Metal, Politics, a classical guitar, Musik to me. Ey, das waren Zeiten, wenn Hard Rock was Hard Rock. Musik was a stuff is a nail. Und unsere Jungs, die waren nicht lazy, denken, that I made it crazy. But no one left to tell the jail. Der Bube fragt den Krieg. Hey, baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie. The first real like the Django Man. And if you feel the groove, you better start to move.